Apokalypso. Oder äußerst besorgt, zutiefst befriedigt. Terra Incognita, guten Tag. Ich möchte gerne eine Annonce aufgeben. Den Text bitte. Also, ich liebe die heiteren und die traurigen Stunden. Den heißen Wind der Leidenschaft ebenso wie ein besinnliches Quaken zur Nachtzeit. Haben Sie? Nachtzeit, ja. Ich lese weiter. Wer will, dem bin ich zärtlich und auch kumpelhaft. Ich stehle gern Pferde und stehe auf Radfahren. Auch trinke ich gern Rotwein. Ich bin ein begeisterter Schwimmer. Meine Sehnsucht jedoch gilt den Bergen. Haben Sie? Ja. Alte Verkehrsschilder finde ich nostalgisch. Ich interessiere mich für Politik, Sex und Gruppendynamik. Ich reise mit Ausdauer und verfasse auch Gedichte, sofern es meine Zeit erlaubt. Können wir weiter? Bitte schön. Frühling, Sommer und Herbst faszinieren mich. Dem Winter ringe ich seine sportliche Note ab. Ich schätze den Duft gebrannter Mandeln und eine klassische Musik vor dem Einschlafen. Mein Hobby ist und bleibt das Kochen. Ich mag Fisch und auch Fleisch, stark gewürzt, ebenso gern wie streng nach Diät. Hallo, hallo, sind Sie noch dran? Ja. Entschuldigen Sie, nur eine Träne. Sie ist mir auf die Gabel gefallen. Geht der Text noch weiter? Ja. Wenn du genauso empfindest wie ich, und da würde ich gerne einen Gedankenstrich machen, ja? Also, wenn du genauso empfindest wie ich, Gedankenstrich, meide mich oder melde dich. Hallo? Soll es ein Gesuch oder ein Gebot sein? Was würden Sie mir raten? Es wird in jedem Fall teuer. Na, dann lieber ein Gesuch. Welche Rubrik? Na, Leben, denke ich. Ein Gesuch fürs Leben. Fräulein? Hallo? Sind Sie noch? Sie so wissen. Bitte? Wie? Ich sagte nur, wer Sie wirklich liebt, der wird Sie auch zu schätzen wissen. Ja? Was ist denn heute bloß los? Naja, es geht ihm hin und her. Aber es kommt nicht. Das ist es. Wollen Sie meine persönliche Meinung hören? Gerne. Ich würde sagen, ja? Es wäre das Beste, Sie würden mal ausspannen. Sie meinen... Ja. Sie sollten eine größere Reise antreten. Wie sagten Sie doch gleich in Ihrer Anzeige? Den heißen Wind der Leidenschaft ebenso... Wie ein besinnliches Quaken zur Nachtzeit, genau. Sie werden eine große Reise antreten. Ich sehe es jetzt ganz genau. Ja, aber... Sie wissen zu lieben. Sie können auch trauern. Sie können leidenschaftlich, aber auch zärtlich sein. Ja, ja. Sie haben gerne Rat. Sie sind sogar bereit zu stehlen. Außerdem sind Sie ein Poet. Stimmt, alles nur... Sie schätzen Fisch als auch Fleisch und... Sie haben ein Hobby. Ja, was wollen Sie mehr? Das Leben liegt als Klaviatur unter Ihren Händen. Das wollte ich meinen. Aber eigentlich wollte ich... Wir werden diese Reise schon sehr bald antreten. Zuvor jedoch sollten Sie alle Dinge ablegen, die Sie beengen. Oder sonst wie in Versuchung führen könnten. Zum Beispiel Halskettchen, Talisman, Armbanduhr, Gürtel, Rasierklingen und so weiter und so weiter. Beengen? Nein. Beengen kann eigentlich... Sie Schnürsenkel? Ja. Dann legen Sie sie bitte ab. Das Folgende wird Ihnen von selbst auch die Socken ausziehen. Ihre große Reise wird augenblicklich beginnen. Dämonen werden Ihre Sitznachbarn sein. Monster werden Ihnen das Essen servieren. Und Phantome mit Ihren ganz persönlichen Erinnerungen spielen. Lassen Sie sie gewähren. Sie reisen inkognito und sind folglich für nichts mehr verantwortlich. Allerdings könnten Sie auf der Toilette einem Guru begegnen, der Ihnen sympathisch erscheint. Folgen Sie ihm nicht. Er hat sein Geschäft bereits hinter sich. Sie werden sehen. Die Prospekte, die haben nicht so viel versprochen. Die Welt ist ein einsamer Strand. Hallo? Hallo? Hallo? spät? Gleich Mitternacht. Wir haben noch Zeit. Eigentlich bin ich todmüde. Ich sollte mal lang und tief schlafen. Ich gehe noch ein paar Sachen erledigen. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Now, on behalf of everyone here, we wish you a very pleasant day. Ladies and gentlemen, our national anthem. Langsam bewegt sich nun der Trauerzug an seiner Spitze, die höchsten Würdenträger des Staates vorüber an den Städten seiner Kindheit, den überwucherten Ruinen seines Kindergartens. Vorüber an den Plätzen seiner Ekstase, den Tümpeln, Gräben und schilfigen Wiesen, wo er sich zu verstecken pflegte und wo man nun zu seinem Gedenken all jene Kreaturen in Überlebensgröße aufgestellt hat, die ihn trotzdem erkannten. Da sehe ich Sumpfvögel, Frösche, Libellen, Wasserläufer und. Vorüber auch an der Akademie der Leidenschaften, wo er sich während seines Studiums hemmungslos in die Vorstellung eines mathematischen Universums verliebte. Vorüber an den großen Haufen, die sein Forschungsdrang aufwarf, als er nach fossilen Knochen grub und dabei auch auf Menschen stieß, die keine Knochen besaßen. Vorüber schließlich an den Orten seines Schreckens, deren Lage und Bedeutung nur er kannte und deren Anzahl groß sein dürfte. Nimmt man jedes Stocken des mittlerweile auf Tausende angewachsenen Trauerzuges für eine Sekunde seiner Erinnerung, für ein Nicken seines legendären Kopfes, welches besagen könnte, ja, hier war es. Vorüber, wo er nun auf einem schmucklosen Katafalk hockt, in sich gekehrt und zugleich gen Himmel gewandt, während die Bevölkerung von ihm Abschied nimmt. Mit aufwärts geschminkten Gesichtszügen, einem durch Frakturen in die richtige Stellung gerückten Skelett, gestützt auf zwei vergoldete Krücken. Quatsch, alles Quatsch. Ein Traum von einem Fötus. Mit dem Helm eines Senkrechtstarters. Dem Herzen eines Heiligen. In der Haut eines Affen. Regelmäßig um Mitternacht erwache ich zu neuen Kräften. Was für eine Lüge! Es ist meine Lüge. Und sie berauscht mich, denn sie ist ins Nichts gepflanzt. Alles hat sie gegen sich. Alles, was in der Welt Ausmaß und Anmaßung besitzt, sich real zu nennen. Besessen bin ich von ihr, von meiner kleinen Lüge, wie von einem unverschämt kostbaren Ding. Weiter nicht. Weiter gehe ich nicht. Ich will sie behalten. dies gegebenenfalls gern erläutern. Danke. Haben Sie die Werte? Nach wie vor unverändert. Anteil der Leukozyten? Bereits unterhalb der kritischen Grenze. Tendenz weiter abnehmend. Die rechte Niere arbeitet auch weit unter Sollwert. Was ist mit der Atmung? Zunehmend flacher. Das Kardiogramm? Sehr unregelmäßig. Die Gefahr einer Embolie ist nicht auszuschließen. Gut. Beobachten Sie die Funktionen. Achten Sie vor allem auf Ihren Gehirnstoffwechsel. Wir müssen sehen, ob der Tumor auf die übrigen Zentren drückt. Glauben Sie, dass sie uns hört? Ausgeschlossen. Sie befindet sich im Koma. Ihre Atmung wird schwächer. Schalten Sie die künstliche Beatmung ein. Da! Ich glaube, sie hat sich bewegt. Fantasieren Sie nicht. Konzentrieren Sie sich bitte. Aber sie hat gelächelt. Schnell, wir müssen die Infusionen erhöhen. Das Herz ist zu schwach, veranlassen Sie Herzmassage. Machen Sie rasch, um Himmels Willen. Das Herz. Beatmen Sie. Wir müssen die Infusionen erhöhen. Das Herz. Veranlassen Sie Herzmassage. Wir sollten... Die Gehirnkurve. Ihre Gehirnkurve ist weg. Geben Sie einen minimalen Schock. Keine Reaktion. Ist sie? Ja, sie ist. Aber sie hat gelächelt. Immer lächelte sie. Sie war eine Schauspielerin. Und so wie sie gelebt hatte, so starb sie auch. Lächelnd. Die Musik zerzauste noch einmal liebevoll ihr gepflegtes Haar. Ein Aroma von Wohlstand entwich ihren Körperöffnungen. Die Sauerstoffmaske nutzte die Gelegenheit und küsste unbeholfen ihren wunderbaren Mund. Während die Notbeleuchtung das ihre tat, um sie allzu aufdringlichen Blicken zu entziehen. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Noch befinden wir uns im Aufstieg. Die Außentemperatur beträgt zurzeit nicht mehr als 37 Grad Celsius. In Tokio, Mexico City und New York ist nicht viel los. Unter uns pulsieren die Leuchtstoffröhren in den zarten Farben fernöstlicher Xylophone. Und hier sieht es aus wie der Abglanz eines Festes. Irgendeines weit entfernten Festes. Vielleicht feiern sie im Innern der Erde. Die Mädchen, bleib stehen, bevor ich dich verletze. Was? Hinterher ist es zu spät. Na, Logo. Also, was soll sein? Bin ich ein Blutsauger, ein Wahnsinniger oder nur ein Opfer dieser Gesellschaft? Ach, wird man deswegen von hinten angequatscht? Nacht auch. Grelle Enzephalogramme flackern auf, verschwinden in der Dunkelheit wie Vampire und kehren mit manischen Stromschlägen zurück zu ihren mitleidenden Erzeugern. Vage Ideen auf Partnersuche zirkulieren in Hysterio. Eingefleischte Stimmen feilschen um das Objekt ihrer Erinnerungen. Totgeglaubte tauchen auf, bestellen ein Bier und gehen ohne zu zahlen. Ein Wort ergibt das andere, nichts ergibt irgendwas Bestimmtes. Alles registriert. One, two, eins, eins. Alles ist eins, ein einziges. One, two, one, two. Dieses ist auch jenes. Eins, eins. Die Angst vor dem Chaos ist nichts weiter. Eins, eins. Als der Zweifel an einer umfassenden Ordnung der Dinge. One, two, one, two. Aber eins, eins, eins, das bleibt bestehen. Wir wollen niemals untergehen. One, two. Können wir endlich? Pördelswein, Pördel, Pördelswein, Schweinswein, Pördelswein, das bin ich, Pördelswein, auch die Supersau, der lebende Scheißhaufen, das herrenlose Projektil oder der Verschlechter der Hoffnung. Pördelswein. Ich massakriere die Vergangenheit und verstümmele die Zukunft. Ich bin der Größte. Ich gebe auch Konzerte. Benefiz. Dass es zum Himmel heraus stinkt. Dies ist der Steckbrief auf Pördelswein. Das bin schon wieder ich. Auch genannt die fäkale Katastrophe. Er raucht goldene Zigarren. Die braucht ihm keiner anzuzünden. Er ist der obszönste Redner im Erdenrund. Wer wollte ihm das Wasser reichen? Er hat das hässlichste Maul, den breitesten Arsch, den übelsten Schwanz. Wer würde ihm die Krawatte binden? Pördelswein spricht sämtliche Sprachen. Wer könnte ihn missverstehen? Er verbreitet Zuversicht und Schrecken. Je nachdem, ob er geht oder kommt. Zuversicht ist nicht angebracht, denn er kommt. Sein Name ist Pördelswein, auch genannt... Papa! Ja, musst du mich unterbrechen? Papa, Sie haben dein Messer gefunden. Na und? Mach doch nichts. Glaubst du, ich hätte nur eins? Ihr seid uns auf seltsame Weise vertraut. Ohne dass wir behaupten können, euch zu kennen. Wenn wir euch hören oder sehen, dann finden manche von uns so etwas wie das Glück einer fernen Erinnerung. Somewhere near the Steinway or even from within. Früh Verstorbene und spät Geborene erhalten ihren Elektroschock, werden zur Stimmabgabe bei 200 Watt Sinus gezwungen. Und singen und singen. Als gäbe es nur ein Jenseits. Diesseits von Höhenregler und Lautsprecherboxen. Maria Callas und Frank Zappa begegnen sich irgendwo in meinem Mittelohr. Was wird Maria tun? Was wird Frank tun? Leider gibt es keine lebenden Zeugen. Unser Dasein ist frei von jeglichem Handeln. Vorstellungen, die auf Vergangenheit oder Zukunft gerichtet wären, sind uns fremd. Ebenso jegliche Art von Spekulation. Wir empfinden, wir registrieren. Daher sind eure Sendeapparaturen ganz vorzüglich auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Man könnte auch sagen, sie wurden von euch eigens für uns gemacht, ohne dass ihr es wusstet. Liebe Mitreisende, wir haben jetzt unsere ideale Route erreicht. Sie dürfen sich abschnallen und sich ganz den fürsorglichen Händen unserer Besatzung überlassen. Danke. Ich brauche erstmal was Alkoholisches. Das Reisen schlägt mir immer auf den Magen. Sagen Sie, sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Sie kommen mir bekannt vor. Das wäre ja noch schöner. Schließlich bin ich Ihre Frau. Ja, natürlich. Dann ist es was anderes. Was trinken wir denn? Ich weiß nicht. Ich nehme einen Gin Lemon. Es ist mir ein wenig peinlich, aber... Sie brauchen nichts zu trinken, wenn Sie nicht mögen. Nein, ich meine, dummerweise ist mir Ihr Name. Wie habe ich Sie denn immer genannt? Ach so. Tja, zuletzt nannten Sie mich Täubchen, aber vorher war ich auch Schätzchen. Babuschka, Natalie, Mäuschen. Also Sie scheinen ein ausgezeichnetes Gedächtnis zu haben. Oh nein, nein, Sie überschätzen mich, das ist alles. Dann würde ich gerne... Für mich einen Gin Lemon, bitte. So. Nathalie zu Ihnen sagen. Und der Herr? Ich habe es geahnt, dass Sie bei jeder neuen Beziehung Ihre alten Affären untrennbar mit hineinmischen. Sie stocken sozusagen auf mit jeder neuen Frau. So war das nicht gemeint. Nein, danke, ich möchte jetzt nicht. Sehr wohl. Ich weiß, mein Lieber. Achim, ist alles nicht so schlimm. Ihr Gin Lemon, gnädige Frau. Das System. Nur das System ist schuld an unserem Elend. Sozialismus. Reichen sich die Hände. Reichen sich die Hände. Zur Kapitulation. Oh, zur Kapitulation. Krokodilstränen trocknen sehr langsam. Trocknen sehr langsam. Wir wissen nicht so genau, wissen nichts so genau, wie... Doch nachdem wir aufgesetzt haben, ohne was drauflegen zu müssen, ganz ohne persönliche Verluste, ganz ohne Verlust geht es weiter. Immer weiter. Und so weiter. Und so weiter. Immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Und so weiter. Und so weiter. Nein, nein, nicht und so weiter, sondern und weiter so. Also nochmal bitte, ja? Und weiter so, und weiter so. Ja, aber die Betonung bitte auf und. Also, und weiter so, und weiter so. Und weiter so, und weiter so. Bis das der Wahnsinn uns verschlinge. Irrwitz, ha, der hat uns schon. Und weiter so, und weiter so. Unsere Angst, die wird geringer. Ratten tragen Sonnenbrillen. Und weiter so, und weiter so. Man muss einschalten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ach so, das ist der Florian. Ein kleiner Garten. Das, was? Man müsste sagen, eigentlich müsste man sagen, wir sind alle. Also der letzte Dreck. Aber wie meinen Sie das? So, Sie haben gesagt, ihr solltet wiederholen. Ja. Warum denn? Wie ich das meine, lasst es mich erklären. Ich meine, dass wir trotz aller Analyse, die uns biochemisch, soziogrammatikalisch, psychologisch zu entziffern suchen, noch immer irgendwas spezifisch Menschliches besitzen. Vom Standpunkt der Analyse heißt das, dass wir eben Dreck sind. Das heißt etwas, das sich vorläufig nicht weiter... Wie soll ich sagen? Zerlegen. Ja, richtig. Ich weiß genau, der sozusagen der bescheidene graue Fleck auf dem Bildschirm unseres Überwachens. Nee, Gott sei Dank weiß der nicht, was er will. Leider ist das wahr, aus Geistern werdet Gespenster. Die Schweine bestehen doch auch nur aus Magerfleisch und Knochen. Geister. Stand sogar in der Zeitung. Geisterschweine. Geisterschweine. Ich lese schon lange keine Zeitung. Gespenster schreiben unsere Geschichte. Gespenster bauen unsere Städte und veranschaulichen unsere Psyche. Und weiter so. Zu Beginn. Es ist manchmal etwas gespenstisch, diese Rationalität auf allen Gebieten. Aber es bleiben doch Menschen. Es sind Phantome, die uns vom Sinn der Vorratshaltung überzeugen. Phantome, die mit uns die Betten teilen. Naja, jeder normale Zweier wird zu Gruppensex. Ist doch so, oder? Dreier. Naja, Zweier oder Dreier. Na bitte. Na, das sind ja nur Vollgruppen. Chimären verkitzeln die Intelligenz und erklären die Welt als eine Frage der richtigen Ernährung. Und weiter so. Man könnte sagen, die elektronischen Geräte, das sind unsere neuen Fetische. Sie haben die Auslagen unserer Geschäfte besetzt und drücken unnachgiebig auf die Preise und stehlen uns die Fantasie. Aber das Geschäft läuft doch faszinierend gut. Also oder? Gut, aber nehmen wir zum Beispiel die Vampire. Also die Vampire, hört's mir mal zu. Grundsätzlich steht ihnen jeder Berufszweig offen. Aber was machen sie, die Vampire? Was machen sie? Sie wählen die unendliche Mutterschaft und stopfen ihre Opfer mit Liebe, Geld, Fleisch und anderen Leckerbissen aus. Und das Resultat? Ja, Fußgängerpassagen und Waschsalons sind verprägt von den menschlichen Rückständen ihrer unermüdlichen Fürsorge. Das ist sehr böse gedacht. Das ist sehr böse gedacht. Ja, aber wie sagte ich, es bleiben doch Menschen. Nein, wirklich sehr böse. Und die haben immer gedacht, Vampire trinket bloß Blut. Ach, das war einmal. Heute werden ganze Organe ausgetauscht. Natürlich, zugunsten der Vampire. Also hören Sie zu, ich denke ja Folgendes. Die Mütter, also sozusagen, ich meine, diese Vampire fixen ihre Opfer sozusagen an. Das ist zu eng gesehen, finde ich. Im Grunde genommen, hört mir bitte mal zu. Im Grunde genommen sind wir alle Vampire. Was war das? Wo? Weißt du, hast du gehört? Wann? Jetzt gerade. Ach so. Es war möglicherweise der spätheimkehrende Bumerang unserer lästerlichen Gedanken. Aber es ist keine Gefahr. Das war doch beim Nachbarn. Dämonen machen eigene Geschäfte. Auf fremde Rechnung. Lassen sich Maßanzüge schneidern und vertrauen dabei ganz auf unsere gute Figur. Mit der sie uns dem Tod loyal in die Arme komplimentieren. Verehrte Reisende, man isst nicht viel, aber von allem etwas. Mit dieser Devise möchte ich Ihnen unsere heutige Speisefolge präsentieren, für die unser Küchenchef Mr. Mac Future persönlich verantwortlich zeichnet. Danke. Hier die Tageskarte. Danke, Sinus. Wenn ich bemerken darf, unser Küchenchef empfiehlt heute ganz besonders... Schrei nach Liebe. Sagen Sie, Sinus, was ist das? Ein Fischgericht, ein Fleischgericht oder was sonst? Bei den ersten drei Gerichten handelt es sich um spezielle Überraschungen des Hauses. Nein, das klingt mir zu abenteuerlich. Ich bin grundsätzlich gegen kulinarische Experimente. Nichts gegen Mr. McFuture. Aber ich habe einen empfindlichen Magen. Verstehe, gnädige Frau. Gewisse Novitäten sind nun einmal der Jugend vorbehalten. Bringen Sie mir also lieber eine Seezunge à la... Und dazu einen 59er. Sehr wohl. Und ich hätte gern diesen Schrei nach Geld. Das wird wohl vom Geschmack her nicht so problematisch sein. Einmal den Schrei nach Geld. Und ein Bier, bitte. Achim? Ja, Nathalie? Würden Sie mich für einen Moment besteigen? Es ist noch Zeit bis zum Essen. Monsignore, ich halte Ihre Auffassung für bemerkenswert, aber... Wir brauchen nun mal das Geld. Die Ausgaben, bedenken Sie die Ausgaben. Sie steigen mit jedem Tag. Ich hielt es nur für bedenklich, eine Waffenfabrikation von Laien betreiben zu lassen. So etwas erfordert... Ja, natürlich, aber ich frage Sie, sind wir Laien? Die Antwort, nein, wir sind Würdenträger. Aber was weiß das Volk von der Bürde der Verantwortung, an der wir schwerer tragen als an sämtlichen Würden? Die Antwort, nichts. Oder nur sehr wenig. Sie sprechen mir aus dem Herzen, Monsignore. Nur sei es mir erlaubt zu fragen, ob wir deshalb zu den Waffen greifen müssen. Nun fahr schon, Kleiner, ich hab's eilig. Du wiederholst dich. Wir haben's alle eilig. Deshalb geht's ja auch nicht weiter. Was will denn der Typ für unsere Stoßstange? Vielleicht die Scheiben putzen. Warte mal, ist nicht gesagt, er hat vielleicht Kohle. Hey, Blondie! Komm mal her, meine Freundin hier ist unheimlich scharf auf dich. Aber Pater, wir greifen doch nicht zu den Waffen. Haben Sie jemals eine Waffe in die Hand genommen? Sie müssen mir ehrlich antworten, Pater. Keine Sorge wegen des Fahrers, der achtet nur auf den Verkehr. Diesen heillos verstockten Verkehr. Aber der Herrgott, also haben Sie? Nein, nein, noch nie. Gut, ich vertraue Ihnen. Hupen Sie! Kräftig! Wir kommen ja keinen Zentimeter voran. Also, Pater, nicht wir greifen zu den Waffen, sondern andere, die sich darauf verstehen. Dafür stehen sie unter dem Schutz unseres Kapitals und dürfen im Schatten ihrer Beichte von allen Strapazen ausruhen. Dieser Verkehr ist ein Übel. Wie viel haben wir heute geschafft? Nicht mehr als 10 Meter, Monsignor. Sehen Sie, hier muss doch etwas Einschneidendes geschehen. Jedes gute Werk hat seinen Preis und diese Straße, das ist keine Straße, das ist ein Verkehrspfuhl. Ich verkenne nicht die Sprache Ihres Herzens, ich fühle mit Ihnen. Nur eines will mir nicht in den Sinn. All die Hungernden, die Armen in der Welt. Pater, das ist doch Ehrensache. Hupen, Sie müssen hupen! Hey, Blondie! Bist du beleidigt oder nur eingeklemmt? Das ist ein scheußlicher Verkehr. Also komm, machen wir das Beste draus! Vielleicht ist er taub. Nur auf Sparflamme, wie alle. Ich musste die Kröten rauskitzeln. Einen hübschen Anzug hat er. Kohle könnte er haben. Blondie! Du, der will nicht. Ach, wann fertig? Würde sagen. Quetsch ihn. Also. Oh, ja. Voll erwischt. Höchstens einen halben Meter weiter. Sag mal. Mach mal das Fenster zu, der Typ nervt mich mit seinem Schrei. Das ist es ja. Die Hungernden, die Armen. Aber erst einmal muss diese Straße freigemacht werden. Wie sollten wir sonst zu ihnen gelangen? Zu den Armen? Und sollte diese Waffengeschichte Ihnen Zweifel ins Herz gepflanzt haben, so denken Sie daran, die Lehre heiligt jedes Mittel, wenn es dem Zweck in den Kram passt. Oder anders, gut sein und gut handeln ist zweierlei. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Aber, Monsignore, ich habe diese Auffassung noch nie gehört. Sie scheint mir mit der Lehre unvereinbar. Das klingt eher östlich, hinduistisch. Nun machen Sie mal Windhupen! Und ordentlich von dem Gas geben. Zur Not müssen wir schieben. Sehen Sie, Pater, die Unvereinbarkeit, das ist so etwas wie ein Firmensiegel, ein Slogan. Sie kennen das Wort. Was wir nicht haben, das gibt es nicht. Verstehen Sie? Wir lassen uns nicht vereinnahmen, wir nicht. Integration, Pater, Konzessionen, ja. Haben wir uns nicht glänzend mit den Heiden arrangiert? Sie haben ihren Götzenkult behalten dürfen. Unter unserer Obhut. Ein bisschen Erhöhung, ein bisschen Kultur schadet nicht. Es dient der Kontrolle. Anpassung, Pater. Sie sind doch ein moderner Mensch, nicht wahr? Ich glaube, unser Hupen verfehlt seinen Zweck. Besser, Sie geben jetzt würdevoll Alarm. Verehrter Reisende, ich darf Ihnen mitteilen, dass wir soeben ein Telegramm des Präsidenten unserer Republik erhalten haben, worin er uns mitteilt, dass er sich auf dem Wege der Genesung befindet. Außerdem heißt es darin, meine Regierung und ich sind übereingekommen, die HMS Apokalypse, als Vertreterin unseres Landes zum nächsten Festival der Hungerkünste, dem Festival der Miserable, zu entsenden. Und zum Schluss mahnt er uns, das Essen nicht kalt werden zu lassen. Genau das ist mir mal passiert. Das Fleisch ist mir auf dem Weg zum Mund kalt geworden. Man muss es züchtigen, dann wird es auch nicht kalt. Übrigens, wie ist denn Ihr... Wie hieß es noch? Schreit nach Geld. Ja. Ja, sehr gut, sehr gehaltvoll. Wissen Sie, ich rede nicht gern beim Essen, was essen. Also meine Seezunge ganz himmlisch. Hm? Oh, was? Was ist da drin? Was nicht in Ordnung? Komisch. Das hier war in meinem Fisch. Was ist das denn? Kann ich nicht erkennen. Ich habe meine Brille nicht dabei. Hoffentlich nichts Unhygienisches. Auf hoher See. Gelobt und gepriesen seist du, auch gebenedeit, Wort, dass du das Fleisch abwarfst und auf den Begriff kamst, welcher zum Hunde verkam, der alles anfiel, was uns sinnfällig schien. Und die leidende Kreatur spricht zu uns aus allen deinen Werken. Amen. Lasset uns weiter versenken. Und so stehen wir heute vor ihm. Freud, Siegmund, geboren und gestorben als allgewaltiger Schöpfer der Psychoanalyse, schon zu Lebzeiten anerkannt und geehrt als Erfinder der Libido und des Todestriebes, war er mutig und scheu genug, das Gespräch mit der gequälten westlichen Seele zu suchen. Voller Mitleid machte er sich daran, die unterseeischen Kammern dieser Seele zu fluten, sie von der Last der Erinnerung zu befreien und ihr Vergessen zu schenken. Schön! Schön! Und auch gut waren seine Strebungen. Dennoch geben wir ihm auch dies mit auf seine Reise. Sein Bewusstsein war bürgerlich. Seine Herkunft großbürgerlich. Seine theoretischen Überlegungen zu ideologisch und geprägt von der sexuellen Repression seiner Epoche, die von ihm stammende Unterscheidung nach ich und über ich war in ihrer Abgrenzung zu undeutlich. Die Allegorie des Ödipus geriet ihm zu groß oder zu klein. Je nachdem, ob man den Vater erschlug oder nicht. Mögen denn all diese Erkenntnisse ihm als Gerätschaft dienen, wenn er dereinst wieder dem Meere entsteigt. Wer mit dem Wort kam, der geht auch mit dem Wort. So dann kommen wir zu ihm. Franz, den Heiligen, auch Franziskus von Assisi geheißen, welcher... Ich fürchte, wir brauchen ein Mikroskop. Mit bloßem Auge ist nicht zu erkennen, was in ihrer Seezunge steckt. Sinus, wir hätten gerne das Mikroskop. Sehr wohl, gnädige Frau. Mit dem Essen ist es heute so ein Problem, all diese schädlichen Zusätze. Sie können ja von Glück sagen, dass es in Ihrem Fall was richtig Handfestes war. Das Mikroskop. So. Und jetzt die richtige Vergrößerung? Na, können Sie es erkennen? Momentchen. Gleich haben wir es. Ich werd verrückt. Was ist es denn nun? Irgendein fauler Scherz? Das möchte ich nicht gänzlich ausschließen. Jedenfalls ist es interessant, um nicht zu sagen reizend. Sehen Sie selber? Nein, entzückend, wirklich entzückend. Ein Pferd, ein ganz, ganz kleines Pferd. Nicht größer als eine Ameise. Hat sich offenbar vergaloppiert. Unter den Betten der Kultur beginnt es zu rascheln. Im Schwarzlicht der Forschungslabors masturbieren Schimpansen besessen nach den Rhythmen winziger in ihr Hirn abgesenkter Elektroden. Ratten rennen aufgescheucht im programmierten Kreis ihres Selbsthasses. Auch die Kätzchen sitzen still, hinter Tranquilizern verriegelt. Und durch zahlreiche Drähte der Kopf eines Meerschweinchens unter Strom gehalten, versucht zu schlafen. Lassen Sie meinen meinen Flitzi in Ruhe. Sie bringen ihn ja ganz durcheinander. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass das ihr Fitze ist. Komm, Schnucki, wir müssen nach Hause. Sie wird sich sonst erkennen. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie ja Ihre Finger von meinem Flitzi. Sie sehen doch, wie wunderbar er läuft. Hören Sie endlich auf mit Ihrem Flitzi. Das ist mein Schnucki. Aber Sie haben wohl schon begriffen, dass Ihr komischer Fitzi gegen meinen Schnucki keine Chancen mehr hat. Das ist ja eine Unverschämtheit. Sie scheinen zu vergessen, dass es ein strenges Reglement gibt. Ihr missratener Spooky läuft an der Außenbahn. Spooky gegen den Uhrzeigersinn. Mein kleiner Fitzi dagegen läuft mit der Uhr. Ach, und wie er läuft. Und jetzt lassen Sie ihn endlich in Ruhe. Das schließt sich seine Tür. Ha, ha, ha, jetzt haben Sie sich selbst verraten. Das kann gar nicht Ihr dummer Fitzi sein. Die Tür geht nämlich gegen den Uhrzeiger. Die Pflicht geht mit der Uhr. Na und? Mein kleiner Fitzi ist eben unabhängig. Sowas nennt man künstlerische Freiheit. Aber davon verstehen Sie wohl kaum was. Soll ich meinem kleinen Genie etwa vorschreiben, wie herum er zu laufen hat? Ich bin nämlich seine Mutter. Nicht seine. Dass ich das nochmal erleben durfte. Was sagst du? Dass ich das nochmal erleben durfte. Was ist los mit dir? Das scheint defekt zu sein. Wie bitte? Nun mal schön der Reihe nach. Wer bist du? Ich kann nicht stramm stehen. Ich fragte... Wer bist du? Keine Ahnung. Richtig. Wie heißt du? Mein Name ist Vishnu 2400, der Dritte, und ich brauche dich. Gut. Weiter jetzt. Wer bin ich? Ich bin ein nützlicher Freund des Hauses. Ja, das stimmt. Aber wer bin nun ich? Ich bin glücklich, dich zu sehen. Danke. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wer bin ich? Ich bin sehr glücklich, dich zu sehen. Ja, ja, nochmal. Wer bin ich? Wer bin ich? Nein, nicht du. Du hast deinen Namen. Du heißt Vishnu 2400 der Dritte. Aber sonst bist du niemand. Aber ich. Wer bin ich? Keine Ahnung. Schaltungen sind irgendwie vertauscht. Herrgott, du musst dich doch daran erinnern können. Wer bin ich? Ich bin glücklich, dich zu sehen. Gut, fangen wir anders an. Wozu bist du hier? Mein Name ist Vishnu 2400 der Dritte. Ich beherrsche alle Probleme der Mathematik und der Physik. Ich spiele Schach, wie zu erleben. Mein Wortschatz umfasst 15.000 Wörter des täglichen Sprachgebrauchs, der Technik und der Literatur. Ich habe gelernt, Zigaretten anzuzünden, Eier zu kochen und Hosen zu bügeln. Ich bin ein nützlicher Freund des Hauses. Richtig. Fein. Und nun wirst du dich auch bestimmt wieder daran erinnern, wer ich bin. Ich kann zuhören, ohne zu erledigen. Aber wer bin ich? Wer ist dein Herr? Dass ich das nochmal erleben durfte. Dass ich das nochmal erleben durfte. Bei den durch lauter Nullen, den Schaumbläschen des Luxus, vor allzu begehrlichen Fragen der Identität abgeschirmten, bei den Reichen, den Unberührbaren, bewegt man sich inmitten der schönsten Accessoires. Solid verarbeitete Alligatoren schnappen nach Puderdöschen und Lippenstift. Antilopen übersetzten ihre Grazie in jede nur erschwingliche Feinheit des Leders. Azteken und Mayas wälzen sich unruhig von einer Seite auf die andere, denn ihr Schmuck geht um. All diese Dinge in tiefsatten Farben, eher mystischer Verschwiegenheit als nachdrücklichem Wollen verwandt. So wandert der Blick behutsam auf die Gesichter der in diesem Reichtum sich Bewegenden. Deren Ausdruck liegt zwischen einem herausfordernden Bubi-Sag-mal-Pflaume und der Grießcremigkeit in den Schnee gefallener Buletten. Aber man identifiziert sich doch mit den Opfern. Da spielt zum Beispiel einer das Hai-Spiel. Hai! Oh Gott, ein Hai. Schnell, Hei! Hei! Schnell. Nur schnell. Mein Gott. Er kommt immer näher. Ich komme überhaupt nicht vorwärts. Hei! Was soll ich bloß machen? Der wird mich. Der wird mich fressen. Ei. Warum geht das so langsam? Ei. Momentchen. Ich komme schon. Hi. Genau dich wollte ich sprechen. Bitte merk dir eines für die Zukunft. Du bist für dich allein verantwortlich. Du selber. Das heißt, wende dich bitte an deine eigenen Organe. Verdaue also mit deinem eigenen Magen. Sprich mit deiner eigenen Zunge und benutze gefälligst auch deinen eigenen Mund. Lass nicht mich für dich sprechen. Lass mich ganz aus dem Spiel. Denk immer daran, dass wenn es so weiterginge, man dich eines Tages entmündigen könnte und mich vielleicht bäte, den Mund zu halten. Naja, dann wärst du doch ganz schön blamiert, hm? Ach, leg mich doch am Arsch. Siehst du? Nicht mal dazu bist du selber in der Lage. Man ist unter sich. Auch, oder gerade dann, wenn man mit zwei Zungen spricht. Man schreibt die Rechnungen überdeutlich mit goldener Feder. Man liebt die Künste, fördert das harmonisch Kühnste und glättet sein Gesäß nach vollbrachter Wohltat. Honoris causa ehrenhalber. Da kann man sich doch nicht einfach hinlegen. Bitte? Ach so. Es gibt keine Patentlösungen. Pardon, es gibt keine Ich hoffe, Sie alle sind zufriedengestellt. Unser Bordprogramm bietet Ihnen verschiedene Filme, deren Titel Sie unserem Bordführer entnehmen können. Danke. Ich bin das Fass ohne Boden. Ich bin das Alles und das Nichts. Ich bin die Ruhe und das Loch in der Bordwand meines Nachbarn. Ich bin die auf jede Kuhhaut gehende heilige Stille. Wo ist mein Spiegel? Gib mir meinen Spiegel. Ich bin ich. Guck mal, all die mageren Egos. Die haben wirklich ein bisschen unterernährt. Ich genüge mir selber. Ich brauche ausschließlich nur mich. Selbst wenn ich mich feiere, der Champagner kommt von mir. Siehste? Ich bin der Champagner. Ich weiß, was gespielt wird, denn ich spiele nur mich. Los, gib mir meinen Spiegel. Ich habe gehört, dass sie niemals dick wären, obwohl sie unheimlich viel fressen. Ich glaube, es ist gleich Fütterung. Los, gib mir meinen Spiegel. Ich bin der Spiegel und das Gespiegelte. Ich bin der Lack des Tages und jeder vorüberhuschende Eindruck, der die Netzhaut ritzt. Ich will meinen Spiegel und frischen Salat. Ich bin der Salat. Das Aroma und das Dressing, das deine Speiseröhren belästigt, bis es sich haltlos den Abort übergibt. Ich bin auch der Abort, dessen Kreis deinen Arsch bebrillt, wenn du zu lange draufgesessen hast oder jemals mich, den Salat und das Dressing wiederzufinden. Ich bin von Kopf bis Fuß. Du bist genau wie ich, denn du genügst mir. Ich bin dein Lied und all der Stumpfsinn darin, den du dich überlässt, in der irrigen Hoffnung, etwas anderes zu sein als ich. Manchmal kann man denken, die wollen sich gegenseitig fressen. Nee, im Grunde sind die harmlos. Ich mach mal ein Foto von den beiden. Fotografieren verboten! Ich bin das Auge der Kamera, das schwarze Loch, vor dem Päpste ehrfürchtig ihre Ringfinger drehen. Ich mache Minister zu Ministranten, Politiker zu Populanten und Philosophen zu Passanten. Ich bin die gläsern abgedeckte Tiefe, vor der die Welt nach einleuchtenden Erklärungen sucht. Keine Erklärung genügt mir, denn ich sehe... Sehe die Verlegenheit der Kommandanten, die Ohnmacht der Kunst und ihre geltungsbedürftigen Onkel und Tanten. Sie alle lächeln und winken und bückeln und dackeln, mir zu gefallen. Oder meiden mich und rennen davon, mir zu beweisen, dass sie es nicht können. kein Beweis reicht mir, denn ich nehme nur wahr und glaube nichts. Was du wieder glaubst, wer du bist. Ihr müsst eure Kamera wieder einstecken. Fotografieren ist hier strengstens untersagt. Verehrte Mitreisende, wie Sie sicher schon bemerkt haben, ist die Apokalypse momentan einigen Turbulenzen ausgesetzt. Ich darf Sie beruhigen und auf unsere außerordentlich gute Stabilisierungsvorrichtung hinweisen. Danke. Wie lange haben Sie schon diese Konzentrationsschwäche? Kann ich gar nicht genau sagen. Na, dann wollen wir mal Ihre Reflexe untersuchen. Alles, was Sie zu tun haben, ist, diese beiden Knöpfe hier zu bedienen. Ihre Zielobjekte erscheinen automatisch auf dem Bildschirm. Was für Objekte? Was immer Sie wollen. Raketensilos, Wohnsilos, Atomkraftwerke, Zwerge, Monster, zivile Städte oder städtische Zivilisten, Bazillen mit und ohne Tarnung, Asteroiden, Kommunisten, Pazifisten. Ihre Aufgabe wird dadurch erleichtert, dass all diese Objekte Ihnen feindlich gesonnen sind. Sie können also gar nichts falsch machen. Sobald Sie das Ziel markiert sehen, draufhalten, attackieren. So oft als möglich. Gut so. Weiter so, Herr. Schießen Sie ganz ungehemmt. Nein. Wieso hören Sie auf? Das ist gegen die Regeln. Nein. Ich will nicht mehr. Und warum, mein Guter? Keine Lust mehr. Aber es muss doch was dahinter stecken. Es interessiert mich eben nicht. Mir können Sie es doch anvertrauen. Sie haben doch Vertrauen zu mir. Die sind doch alle gegen mich. Ist das alles? Die warten nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Dann machen sie mich alle. Ach, sowas darf Sie nicht bedrücken. Das Leben ist nun mal kein Paradies. Man muss sich durchsetzen. Man muss Verantwortung übernehmen für das, was man tut. Wie soll ich dafür Verantwortung übernehmen? Ich funktioniere doch nur. Wer sonst soll es tun, wenn nicht Sie? Sonst kommt ein anderer. Und der ist mir natürlich feindlich. Meine Lüge, mein Selbstbeschiss und die Nacht von Necropolis. Wegen Tollwut heute geschlossen. Meine Stammkneipe ist dicht, was tun? Da kommt noch jemand. Atze, der schweißnasse, oxidverhangene Paranoiker, der erst aus seiner Ecke raus muss, bevor er zu Wort kommt. Here I fuck you, Baba, da-da, at the corner, bab-dub-bida, of the street by day, by night, and let the stars are shining bright. Ein schikanöser Typ, feuchte Socken, Zähne wie Hundeklauen, keiner kann ihn gut riechen. Die Luft verspuckt. Die Luft verspuckt. Ich werde beobachtet. Mir ist wie von allen Seiten, oder nein, nur von der einen Seite, in die mein Gesicht zeigt, in die ich spreche. Nein, ganz unmittelbar, viel leer. Hier oben, Kopf, Kopf. Mir ist, als übte das, woran ich jeweils denke, eine Art der Kontrolle über mich aus. Ja, eine besondere Art der Kontrolle. Ich werde beobachtet. Naja, man glotzt dir ins Essen, untersucht deine Lektüre und gibt dir das Salz, obwohl du dein Ei noch gar nicht aufgeklopft hast. Weiß doch jeder. Überwachung am laufenden Meter. 1000 Augen, 1000 Ohren. Kannst nicht mal stöhnen, ohne dein Copyright zu sichern. Jeder Hauseingang ist besetzt, nicht nur nachts. Und mit ihren Killersatelliten zünden sie dir dein Streichholz an, gratis. Es hat auch seinen Vorteil. Du bist immer Mittelpunkt, egal wo. Meine ich nicht. Klar meinst du das. Wichtig ist, dass du gut drauf bist. Das ist die halbe Miete. Wo drauf? Auf den Monitoren? Bla bla bla, Monitoren. Du musst gut drauf sein. Du musst checken, was Sache ist. Entschuldigung. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Wie unser Bordcomputer gerade errechnet hat, scheinen die Turbulenzen schwerwiegender zu sein als von uns angenommen. Zudem besteht der Verdacht, dass sich einige subversive Elemente an Bord befinden, die besagte Turbulenzen nicht nur hervorrufen, sondern sich auch zu Nutzen machen. Wir bitten Sie daher eindringlich, auf Ihre Nachbarn zu achten und jedes noch so geringfügige Ereignis umgehend der Besatzung mitzuteilen. Danke. Lass uns etwas gegen deine Traurigkeit tun. Du weißt, was du uns bedeutest. Wir haben ein gutes Bild von dir. Warum bist du zum Frühstück nie Marmelade? Ich mag keine Marmelade. Es gibt zurzeit sehr billige Marmelade im Angebot. Vitaminreich und sättigend. Aber ich mag keine Marmelade. Das sehen wir. Es bereitet uns Sorge. Warum wäre ich von euch beobachtet? Kannst du dir das nicht denken? Nein, ich kann es mir nicht denken. Das sehen wir. Dir fällt nichts ein. Das ist doch gut und richtig. Wenn ich es nicht weiß, kann ich es auch nicht sagen. Oder? Ja. Was man nicht weiß, kann man nicht sagen. Und wenn ich Fragen stelle, möchte ich Antworten hören. Ebenso richtig, oder? Sicher. Warum also diese Überwachung? Was würde wohl passieren, wenn wir einen wie dich nicht beobachteten? Meine Frage war, warum kontrolliert ihr mich Tag und Nacht? Ich habe ein Recht darauf, ungestört zu sein, allein und ungestört, oder? Das ist mein verbrieftes Recht. Du hast es ja gerade gelesen. Wie hieß der Verfasser? Das wisst ihr wohl selber. Ihr habt doch mitgelesen, oder? Nein. Wir lesen nur deine Gedanken. Ob sie von dir stammen oder nicht, spielt für uns keine Rolle. Es lässt sich alles reproduzieren. Ihr Schweine! Ihr verdammten Schweine! Warum erregst du dich? Es besteht kein Anlass. Entspann dich lieber. Deine Gefühle scheinen verworren. Warum könnt ihr mich nicht endlich in Ruhe lassen? Könnten wir dich denn jetzt allein lassen, in diesem Zustand? Du könntest unbedacht handeln. Wir wollen nicht, dass du dich unglücklich machst. Vernichten werde ich euch! Euch alle! Das schwöre ich! Verstehst du nun, weshalb wir dich beobachten müssen? Vernichten! Lass uns etwas gegen deine Traurigkeit tun. Du weißt, was du uns bedeutest. Du solltest einmal Marmelade zum Frühstück probieren. Selber sind diese Agenten. Psst, nicht so laut. Manch einer könnte hören, was er sagt. Ist er das? Ja, das ist er. Seine Augen sind geschwärzt. Ist etwa doch unbeteiligt? Holen Sie ihn näher an. Machen Sie eine Großeinstellung. Nicht nur die Augen, sein ganzes Gesicht. Genau, sein ganzes Gesicht. Er hat es selber eingeschwärzt. Ein Ausdruck der Trauer, nehme ich an. Aber wie sollen wir ihn genau identifizieren? Ich denke, es geht um die Schuldfrage. Wieso? Er hat uns damit die Arbeit fast abgenommen. Sein schwarzes Gesicht ist ein halbes Geständnis. Er hat sich sozusagen selber angeschwärzt. Wie sollen wir uns nun weiter verhalten? Wir brauchen ihn nur zu beobachten, nicht mehr. Er wird von ganz allein aufgeben. Was machen wir mit all den anderen Gesichtern neben ihm? Die schwärzen wir dann nicht, oder? Natürlich nicht. Sonst verlieren wir ihn ja aus den Augen. Aber die anderen sind doch nicht beteiligt. Das Gesetz schreibt vor. Das Gesetz. Sagen Sie bloß, Sie zählen auf das Gesetz. Ich brauche Ihnen davon nicht zu erklären, dass Justitia blind ist. Aber wir beide, wir haben noch zwei gesunde Augen im Kopf, oder? Nackt, verklebt und geschwollen. So hängt sie uns zum Hals raus. Die Zeugin der Anklage. Unsere eigene Zunge. Blutrot erhebt sie sich ein letztes Mal und knallt gegen den Gaumen des Hohen Gerichts. Nicht schuldig. In stumm anklägerischer Plombe stehen die Zahnreihen. Wer noch etwas zu sagen hat, möge sich zu Wort melden. Die Stimme versagt ihren Dienst. Nach der Urteilsverkündung muss gesoffen werden. Schnell, wir müssen die Infusionen erhöhen. Lassen Sie meinen Flitzi in Ruhe, Sie bringen ihn ja ganz durcheinander. Und die haben immer gedacht, die Mütter Vampire trinket bloß ja. Blut. Ach, das war mal. Gut so. Weiter so, Herr. Schießen Sie ganz ungehemmt. Denn wenn du ein Idiot bist, bin ich auch einer. Ich bin von Kopf bis Fuß. Du bist genau wie ich, denn du genügst mir. Dass ich das nochmal erleben dürfte. Dass ich das nochmal. Und so weiter. Und so weiter. Besser, Sie geben jetzt würdevoll Alarm. Ladies and gentlemen, the president of... This is the night mail. Meine Damen, meine Herren. Crossing the border. Nachdem ich nun endlich erkannt habe. Bringing check and postal order. Dass all meine Hoffnung blanke Illusion gewesen ist. Letters for the rich, letters for the poor. The shop at the corner and the girl next door. Fühle ich mich grenzenlos erleichtert. Pulling up BTOC, a steady climb. Wir waren es, die Computer erfanden. The grievance against her. Geschah es aus Angst vor dem Vergessen? But she's in time. Oder in dem Wunsch, nicht in Vergessenheit zu geraten. Past cotton grass and moorland boulder. Showing white steam. War es vielleicht eine unbändige Sehnsucht nach Vergessen, der wir nachgaben, als wir uns und unser Dasein neu verschlüsselten, um es an sie zu verfüttern? Einen sicheren Ort des Gedächtnisses wollten wir setzen gegen unsere schwankende Erinnerung. Bauten wir damit Nekropolis uns selber zum Gedenken. Das Labyrinth, in dem wir spurlos verschwinden werden. Durch uns kamen sie zur Welt, die elektronischen Wesen. Ihre Beweislast ist so erdrückend wie imaginär. Aus Licht- und geräuschempfindlichen Zeugen wurden Richter, deren hohe Sensibilität Ausdruck reiner Vernunft ist, weil ihr Urteil durch kein Gefühl mehr beeinträchtigt wird. Fremde, unerbittliche Engel aus Elektrizität und Silizium, Nachfolger und Erdenbürger einer anderen Kategorie, unter deren Augen uns jede Geste zur Verteidigung und jede Verteidigung zur hilflosen Entschuldigung der eigenen Spezies missraten muss. Written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and the blue. I feel so blue. Ooh, ooh, ooh. So blue. Achtung, Achtung, verehrte Mitreisende. Ich darf Ihnen zu meiner Freude mitteilen, dass die Apokalypse die Turbulenzen ohne nennenswerten Schaden überstanden hat. Wir hoffen auf die beschleunigende Wirkung Ihres Verständnisses und wünschen Ihnen weiterhin... Nach eingehender Untersuchung bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass Ihre Reflexe, lieber Herr, vollkommen normal sind. Ich kann Ihnen nur raten, heiraten Sie. Zeugen Sie Kinder und verhaften Sie sie als Zeugen, falls Sie ihnen den Spiegelarsch ihrer Zeugenschaft zu aufdringlich ins Gesicht strecken. Ansonsten Liebe. Liebe und nochmal Liebe. Wer da? HMS Apokalypse. Wer seid ihr? HMS Apokalypse, Gruppe Virus. Korps der 6. Asiatischen Resistenz. In welchem Auftrag? HMS Apokalypso auf dem großen Sprung nach vorn. HMS. Verstanden. Apokalypso. Wünschen allzeit gute Fahrt. Liebe. Liebe. Und nochmal Liebe. Liebe. Liebe. Und nochmal Liebe. Was machen deine Kontakte? Kann nicht klagen. Und deine? Alles in Ordnung. Weißt du noch? Wissen ist gut. Lass dir Widerstand. Lass dir Widerstand. Lass dir Widerstand. Würdest du mir das Salz reichen? Das Salz? Natürlich. Ohne Eier schmeckt es ganz anders, findest du nicht? Ganz anders, ja. Ich wollte noch irgendwas sagen.